verdeckt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Jeder, der den kleinen Kobold Pumuckl kennt, weiß, dass er ein Nachfahre der Klabautermänner ist, die bekanntlich auf Segelschiffen leben. Und weil das so ist, konnte, ja musste einmal eben diese Geschichte passieren. Sie ging wie viele Geschichten ganz harmlos an. In Meister Eders Briefkasten steckte eine bunte Reklame, auf deren Rückseite das tiefblaue Meer, eine Insel und ein großes Schiff zu sehen waren. Der Meister Eder wollte es schon in den Papierkorb werfen, da schrie der Pumuckl: Halt, halt, halt! Was ist denn? Was wirfst du denn da weg? Das kannst du doch nicht einfach wegwerfen! Zu, das ist doch bloß eine Reklame. Nein, das ist nicht bloß Reklame, sondern das ist ja eine Schiffsreklame ja. Und eine Meerreklame. Und überhaupt will ich so ein schönes Bild über meinem Bett haben und nicht in deinem dummen Papierkopf. Du hast es total verknittert. Das ist ja jetzt ein Knitterschiff geworden. Geh, Pumuckl, das Schiff ist doch ein Dampfer und kein Segelschiff. Das darf schon ein bisschen zerknittert sein. Ja, aber das Meer! Was für ein schönes blaues Meer. Ja. Was steht denn da drunter? Steht da irgendwo, wo das Meer ist? Nein, da steht, machen Sie mit, Sie gewinnen eine Urlaubsreise auf eine der schönsten Inseln. Insel. Die Welt steht Ihnen offen. Ui, sowas steht da. So, ja, aber da machen wir doch gleich auf der Stelle sofort ganz schnell mit. Okay. Also weißt du, wenn die Inselwelt schon mal offen steht, dann muss man auch gleich mit einem Schiff dorthin durch alle Welttüren fahren und dann bist du der Kapitän. Ach so. Und das Schiff, das schaukelt. Und mir wird dann höchstens recht schlecht. Nein, das wird dir nicht. Weißt du, wir lassen das Schaukeln einfach weg. Also das lassen wir weg. Also nur der Sturm und die Wellen. Und jetzt volle Fahrt voraus. Hey, Kapitän! Na, ich bin lieber ein Schreinermeister als wieder Kapitän. Ja, und wenn du Schreinermeister bleiben darfst, löst dann das Preisrätsel und schickst es dann ein, bitte, wenn ich noch ein liebes Gesicht mache, so ein liebes Gesicht, ja. Dann vielleicht. Also so einem lieben Gesicht kann ich nicht widerstehen. Ja, ja. Also schauen wir mal, was man da raten muss. Ja, wir lösen jetzt das Rätsel, denn wir sind keine Esel. Rechnen darfst du nicht damit, dass wir was gewinnen. Die Enttäuschung. Nein, ich rechne ja gar nicht. Ich rechne überhaupt nicht. Ich will gar nicht rechnen. Ich vergesse es und dann bin ich kein bisschen enttäuscht, sondern bloß überrascht, wenn ich plötzlich auf einem Schiff auf eine Insel fahre. Also die Überraschung bleibt uns erspart, glaube ich. Trotzdem, komm her, machen wir heute mit. Ja, machen wir mit. Auf jeden Fall machen wir mit. Es war genauso, wie der Meister Eder gesagt hatte. Das Rätsel war im Nu gelöst. Herr Eder trug es zum Briefkasten und dann vergingen etliche Wochen. Und dann geschah eines Tages das ganz und gar Unwahrscheinliche. Guten Tag. Sind Sie Herr Eder persönlich? Ja, grüß Gott. Ich komme heute im Auftrag meiner Firma mit einer freudigen Überraschung zu Ihnen. Also, wenn Sie mir einen Staubsauger verkaufen wollen, ich hab schon einen. Nein, ich will Ihnen ganz bestimmt nichts verkaufen. Ich bringe Ihnen wirklich ein Geschenk der Firma Weichseif. Weichseif? Na, also Dankeschön, das kenne ich schon. Ich habe keinen Bedarf, glauben Sie mir's. Aber Sie wollen doch sicher gern einen Inselurlaub machen. Was sagen Sie, wenn ich Ihnen diese Reise schenke? Sie haben sich an unserem Preisausschreiben beteiligt und da... Entschuldigen Sie, war das meine Schuld? Sagen Sie das nur einmal. Wir werden doch nicht die Reise gewonnen haben. Sie haben, Herr Eder. Ich darf Ihnen gratulieren. Du legst dich nieder, das ist ja das... Vorsicht, Sie bringen die Bretter ja zum Wackeln. Führt sie wieder auf, wie der Narrischer. Wie bitte? Ich bin in Bayerisch nicht so ganz perfekt. Na, ich wollte sagen, das ist ja einfach narrisch. Gewinn ich die Reise. Also, jetzt muss ich mich sitzen. Mengst du einen Schnaps? Nein, danke. Harte Getränke sind mir verboten. Meine Leber, verstehen Sie? Also, meine Leber braucht jetzt einen Schnaps. Ich habe Ihnen diesen Gewinn persönlich gebracht, weil ich von Ihnen einige Angaben zu Ihrer Person benötige, als Pressemitteilung. Sie verstehen, nicht aus Neugierde. Sie sind Junggeselle? Ja, Prost. Prost. Reisen Sie gerne? Beziehungsweise, haben Sie schon mal einen Inselurlaub gemacht? Nein, noch nie. Sagen Sie mal, wie lange fahrt man denn zu der Insel mit dem Schiff? Oh, nur 24 Stunden. Also nur eine Übernachtung, dann sind Sie schon da. Aha. Ja, und wenn da ein Sturm ist? Das ist nicht wahrscheinlich. Und wenn, 24 Stunden sind ja keine Ewigkeit. Ja, ja, da haben Sie auch wieder recht. Ja. Sie benutzen die Produkte der Firma Weichseif? Ja, Meike. Ja, schon einmal, ne? Ich hab nicht verstanden. Ich meine, schon durchaus auch manchmal. Ach, danke. Also, gestatten Sie, dass ich eine Aufnahme von Ihnen mache? Für unser Archiv, Sie verstehen, und für eventuelle Veröffentlichungen. Ja, ja schon, aber warten Sie damit. Ich muss mich dazu erst ein bisschen kämmen. Einen Moment, bitteschön. Der Meister Eder war froh um die Ausrede, damit er kurz hinausgehen konnte. Der Kobold folgte dem Schreinermeister auch prompt hinaus ins Bad, und während Herr Eder sich seine wenigen Haare völlig überflüssigerweise kämmte, hüpfte der Pumuckl von der Badewanne auf das Waschbecken und vom Waschbecken auf Eders Schulter und von Eders Schulter wieder auf das Waschbecken und sang dazu. Meister Eder und If, wir fahren mit dem Schiff, der Wind, der macht Pfiff, das Schiff fährt an Riff, wer freut sich da? If! Komm, hör auf, ich werde ja jetzt schon seekrank. Ja, und ich werde seegesund und wie gesund ich werde. Ich werde wieder ein richtiger Klabauter und ich ahne meine Ahnen. Sicher begegne ich einem meiner 2013 und 5 Großväter. Du, wir fahren nicht mit dem Segelschiff, sondern mit einem ganz normalen Dampfer. Vielleicht begegnen wir aber einem Segelschiff und da schrei ich dann rüber, Klabauter, ahoi! Und dann hüpft einer zu mir herüber oder ich zu ihm hinüber. Ja, und was dann, macht er nicht? Du, ja, also wenn der Klabauter herüber zu uns kommt, dann nehmen wir ihn einfach mit und du machst ihm noch ein kleines Bettchen und ein kleines Kommödchen und dein Stillchen Töpfchen. Na, bitteschön nicht. Na gut, dann hüpfen wir eben beide hinüber und fahren mit dem Segelschiff und dem Klabauter rund um die Welt. Na, du, das ist mir zu weit. Ich lass den auch schon lieber allein überhüpfen und fahr mit meinem Schiff wieder heim. Jekyll, ich weiß ja überhaupt nicht, wie lang die Reise dauert. Ist doch egal! Ja, und wohin's geht? Ist doch egal! Vor lauter Aufregung habe ich noch gar nicht gefragt. Ist doch egal! Komm, Pumuckl, der Herr wart schon. Ich frage ihn gleich. Es war eine 8-tägige Reise zu einer Insel im Ionischen Meer. Der Meister Eder war, nachdem der Herr von der Firma Weichseif gegangen war, mindestens so aufgeregt wie der Pumuckl. Und er tat etwas, wozu er sich nur selten aufraffte. Er ging in der Mittagspause in eine Buchhandlung. Dort erstand er einen Reiseführer mit Ansichten von der Insel und einer Karte vom Ionischen Meer. Während der Meister Eder sich aber über die Insel informierte, interessierte den Pumuckl nur das Meer. Er machte mindestens 20 Meergedichte, eines schöner als das andere, versteht sich. Eines machte den Meister Eder doch ein wenig nachdenklich. Klabauter, hört hier, ich komme aufs Meer. Klabauter, hört zu, ich komme im Nu. War lange an Land, hab viel Menschen gekannt. Jetzt komm ich zurück, ich singe vor Glück. Ich singe vor lauter Glück. Ah, nicht singen. Das war ein sehr schönes Gedicht. Ja. Und nach schönen Gedichten, da muss man auch schön singen. Also, oh, holy, oh. Oder findest du das? Das Gedicht nicht schön. Ja, ich weiß nicht recht. Das waren ja lauter richtige Reime. Ja, ein paar falsche Reime wären mir fast lieber gewesen. Ja, aber sonst magst du immer nur richtige Reime. Die magst du ja viel lieber als falsche, ja, hast du mir immer gesagt. Ja, ich weiß auch nicht. Weil es sind richtige besser, aber... Aber... Pumuckl, du hast eigentlich recht. Wenn's dein Glück sein sollte, aufs Meer zurückzugehen, ist es, soll sich Glück auf zurück richtig reimen. Ja, und dann war's soweit. Der Meister Eder und sein Pumuckl reisten zum Meer. So aufgeregt die beiden zuerst waren, so still waren sie, als sie im Hafen standen und ihr Schiff gefunden hatten. Der Pumuckl war so beeindruckt, dass er zunächst ganz still in Meister Eders Tasche blieb. Schließlich flüsterte er: Uiuiui, das ist ja so groß wie ein Haus. Und da, wo der mit der Uniform steht, da misst man auf, siehst du es? Du, aber eigentlich klettern alle Klabauter an Schiffstauen hoch. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein einziger Klabauter über so eine komische Treppe hinaufsteigt. Ey, darf ich mal schnell raus? Nein, bitte, Pumuckl, nicht. Warum? Wir finden uns sonst nie mehr auf dem großen Schiff. Und wenn es ins Wasser... Du! Was ist denn? Du, ich hab dort oben wen gesehen. Der hat blaue Haare gehabt und das war geh zu. Vielleicht. Pumuckl, jetzt fang nicht Spinnen an. Wo hast du was gesehen? Die ist schon weg. Aha. Also, dann gehen wir jetzt an Deck. Ja. Das reimt sich auch und was sich reimt, ist immer gut, nicht wahr? Ja. Das ist doch der Spruch. Ja, das ist mein Spruch. Wo habe ich denn jetzt gleich die Schiffskarten hin? Ah, da ist. Also komm. Bequem sind die Treppen dann auf gerade nicht. Schiffskarte, bitte. Ja, du. Danke. Möchten Sie Pass 2 Schritte dort abgeben? Da bekommen Kabinennummer. Ja, danke schön. Ihren Pass, bitte. Ja. Dankeschön. Herr Eder, ja. Willkommen auf unsere Schiff. Ja, ja. Sieh, das ist aber ein großes Schiff. Da werde ich mich ganz schön verlaufen. Oh nein, nein. Ihre Kabine ist eine Treppe tiefer, Nummer 117. Und Ihr Gebäck weggebracht. 117, aha. Ja, danke schön. Bitte gehen Sie weiter. Der Nächste, bitte. Dort. Dankeschön. Du, halt! Du! Pumuckl. Wie bitte, Herr Reder? Was meinen Sie? Herrschaftszeiten, jetzt ist er davon. Mei, wie findet ihr den bloß wieder? Pumuckl. Ist etwas über Bord gefallen? Ich gleich helfen. Wo? Nein, nicht über Bord, sondern irgendwo da drüben, da nüber. Da nüber? Ja. Was ist da nüber? Das kann ich schon daheim niemand erklären, das verstehen Sie gleich überhaupt nicht. Ach, ich verstehe sehr gut Deutsch. So. Aber was ein Kobold ist, wissen Sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Mir ist nämlich mein Kobold davon gelaufen. nichts verstehen. Wer ist Klobold? Klobold, das ist ganz neu. Nein, das ist ja hoffnungslos. Ich gehe jetzt in meine Kabine und nachher werde ich ihn halt suchen. Dankeschön. Der Meister Eder ging zunächst in seine Kabine, um seine Reisetasche, die er nicht aus der Hand gegeben hatte, abzulegen. Dann machte er sich auf den Weg, den Pumuckl zu suchen. Die Gänge zwischen den Kabinen waren schmal und lang und führten zu ebenso schmalen Treppen. Und als Herr Eder ein paar Mal hinauf und dann wieder hinuntergestiegen war und immer auf einem anderen Deck und auf einer anderen Seite gelandet war, fühlte er sich recht schwindelig im Kopf. Er stolperte über Taue, entdeckte riesige Ankerketten, spähte unter eine goldglänzende Schiffsglocke, aber nirgends war ein Pumuckl. Nach einer Stunde ging ein leises Zittern durch das Schiff, wurde zum regelmäßigen Stampfen, das Schiff begann abzulegen. Unaufhaltsam glitt es hinaus ins Meer. Der Meister Eder machte sich allmählich ernstliche Sorgen um den Pumuckl. Da wurde gerade über den Schiffslautsprecher etwas bekannt gegeben. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie als unsere Gäste auf der Markus C. Wir hoffen, dass Sie eine gute Reise haben werden. In einer Stunde dürfen wir Sie zum Essen bitten. Und nun noch eine Privatdurchsage. Der 10-jährige Fritz Laslaff möchte zum Informationsbüro kommen. Das brachte den Meister Eder auf die rettende Idee. Er begab sich zum Informationsbüro. Entschuldigen Sie, bitteschön. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Ja, wie sag ich's bloß? Ich bin der Zahlmeister des Schiffes. Ach so, sehr erfreut, ja. Ja, also, Herr Zahlmeister, könnten Sie für mich auch was über den Lautsprecher dort durchgeben? Das ist zwar nicht meine Aufgabe, aber selbstverständlich. Ah ja, sehr nett. Wissen Sie, ich finde nämlich... Ja, wie sag ich's gleich? Find nämlich jemand nimmer. Ich such schon seit einer Stunde. Wen suchen Sie denn? Wie ist denn sein Name? Ja, Pumuckl. Pumuckl? Ja. Moment, das werden wir gleich haben. Herr Pumuckl möchte bitte zum Informationsbüro kommen. Na, nicht zum Informationsbüro. Der weiß nämlich gar nicht, was ein Informationsbüro ist. Der Pumuckl ist nämlich, der ist noch zu klein dazu, verstehen Sie? Ach so, dann ist das Ihr Enkelkind. Ja, sowas. Ja, wo bestellen wir den Kleinen denn am besten hin? Nein, ich glaube unter die Schiffsglocken vorne am Bug, da wär's am besten. Die glänzt so schön, die findet er bestimmt. Die Schiffsglocke? Ja. Na gut. Das Kind Pumuckl wird nicht zum Informationsbüro gebeten, sondern unter die Schiffsglocke. Ich wiederhole. Nein, das wiederhole ich lieber nicht, das klingt einfach zu verrückt. Ja, das macht ja nichts, das genügt schon. Dankeschön, Herr Zollmeister, danke. Bitteschön. Das war wirklich eine ausgezeichnete Idee von Meister Eder gewesen. Als er zur Schiffsglocke kam, saß tatsächlich der Pumuckl darunter. Sichtbar, weil sich gerade niemand in der Nähe der Glocke aufhielt. Hallo! Gott sei Dank, da bist du ja. Aber so geht es fein nicht weiter, Pumuckl, dass ich dich allerweil suchen muss. Das wird ja sonst ein Strapaz, diese Reise. Warum bist du überhaupt plötzlich davon gerannt? Ja, weil, weißt du, ich hab wieder was Blaues gesehen. Also was ganz Schnelles, Kleines, Blaues. Und ich habe es nochmal ganz schnell gesehen. Und dann habe ich es nochmal hinter einer Türe und hinter der Türe, da war dann nichts. Und plötzlich habe ich mich nicht mehr ausgekannt. Ja, das aber ich habe dann doch die Glocke gefunden. Also, ich glaube. Das war ein echter Klabauter. Komm, Pumuckl, ich glaube, dich hat die Reiserei so aufgeregt, dass du schon Gespenster siehst. Gespenster? Komm, ja, jetzt komm in die Kabine und leg dir ein bisschen hin. Du, sag mal, gibt es kleine, blaue Gespenster? Na, nix gibt's. Hinlegen tun wir uns bis zum Abendessen. Gut. Wir haben schließlich eine anstrengende Anreise hinter uns. Sie legten sich wirklich ein bisschen nieder, aber von Schlafen war keine Rede. Der Pumuckl lag zwar ganz ungewöhnlich still neben dem Meister Eder, aber von Zeit zu Zeit seufzte er tief. Ja, was hieß denn, Pumuckl? Tut dir was weh oder was hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Gedicht machen soll. Ja, aber deswegen brauchst du nicht seufzen. Doch. Vielleicht mag der ja keinen Freund, der dichten kann. Wer? Ja, der blaue Klabauter. Geh jetzt doch damit auf. Damit kann ich nicht aufhören. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt miteinander übers ganze Schiff und schauen überall nach, ob wir was Blaues finden. Einverstanden? Ja, aber wenn es doch nur für mich sichtbar ist, dann kannst du ja schauen, so viel du willst. Und immer nur sehe ich sehe immer probieren nur das Blaue. Probieren geht überstudieren. Wo sind meine Krawatten? Du bist doch gerade ausgezogen und da hergelegt gehabt. Pumuckl, hast du meine Krawatte? Ich, deine Krawatte? Ich hab die ja überhaupt nicht gesehen. Herrschaftszeiten, meine Kofferschlüssel sind auch nicht da. Und meine Brille auch nicht. Du, ist das alles wirklich ganz plötzlich nicht mehr da? Komm, bitteschön, lass die uralten Späße, bring das Zeug wieder her. Da liegt der Kofferschlüssel, unter dem Bett. Und die Krawatte. Die Krawatte liegt neben dem Papierkorb. Ja. Also genau da. Da hätte ich sie auch hingetan. Ja, und die Brille. Die Brille ist in deinem Schuh. Schuh ist gut. Schuh ist sehr gut. In Schuhen habe ich ja schon lange nichts mehr versteckt. Pumuckl, komm, mach kein Theater. Das war's doch alles selber. Also Klabauter-Ehrenwort. Großes Klabauter-Ehrenwort. Ich war es nicht. Das war ich auch nicht. Aber ich war's. Das Zahnglas habe ich vorhin da hergestellt und jetzt bin ich wahrscheinlich dran hingekommen. Nein. Kein bisschen bist du dran gekommen. Du bist ja da gestanden, da. So? Ja. Na, hat das Schiff gewackelt. Das Schiff hat überhaupt nicht gewackelt. Das war der blaue Klabauter. Pumuckl, jetzt hör auf. Die Kabine ist so klein, dass du den Burschen leicht sehen könntest, wenn er wirklich da wäre. Du hast anscheinend wirklich alle Koboldsgesetze vergessen. Wir werden doch nur sichtbar, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Gilt das auch für euch untereinander? Also, wenn du vielleicht mal ein bisschen hinausgehst, dann probiere ich's aus. Gut, ich muss sowieso hinaus. Wenn es wirklich noch einen zweiten Kobold gibt, dann wird das eine anstrengende Reise. Also, viel Erfolg. Ja. Und wenn wirklich, na ja, dann kann man auch nichts machen. Ich bin der Pumuckl. Und das war der Meister Eder. Also weißt du, ich bin an was von ihm kleben, also kleben geblieben. Und drum kann er mich sehen. Und wenn du ein Kobold bist, dann lass dich doch jetzt auch mal sehen. Hallo, kannst du zufällig auch dichten? Hallo, du, ich kann nämlich sehr gut, weil ich ein sehr großer Dichter bin. Soll ich mal? Also pass auf, so. Klabauter Freund, du, jetzt hör mir mal zu. Ich mach jetzt im Nu. Hör auf. Reime kitzeln mich im Ohr, da muss ich... Nein, ich höre nicht auf, wenn du nicht auf der Stelle sichtbar wirst. Ruh, du, mu, zu, ku. Ich bin ja schon sichtbar. Schau doch in das Waschbecken. Tatsächlich. Und du hast wirklich... Oh, ich habe mich nicht getäuscht. Blaue Haare. Haare blau wie das Meer. Ja, blau sieht aber auf dem Kopf viel komischer aus wie auf dem Meer. Aber du gefällst mir trotzdem. Es gibt nur noch wenige Klabautermänner auf der Welt. Wir zwei sollten zusammenbleiben. Auch wenn ich rote Haare sehr komisch finde. Ja. Weißt du, der Meister Eder, der wird sich bestimmt riesig freuen, wenn er nun zwei Kobolde hat. Einen roten, also mich, und einen blauen. Meister Eder? Du glaubst doch nicht, dass ich bei einem Menschen bleibe. Wir haben eine feine Schreinerwerkstatt mit vielen, vielen Hobelspänen. Und ich habe ein Himmelbett und eine Schaukel und eine Kommode. Und das, weißt du, das bekommst du ja sicher alles auch. Die Heimat der Klabauter ist das Meer. Alle müssen eines Tages dorthin zurückkehren. Auch du? Ja, schon. Nur ich weiß eben nicht, ob auch alle Schreinermeister auf das Meer zurückkehren müssen. So, Pumuckl, also was ist jetzt? Gehen wir zum Essen. Ich muss, glaube ich, wieder auf das Meer zurückkehren. Und stell dir mal vor, der hat wirklich blaue Haare und er sitzt unsichtbar im Waschbecken. Und stell dir vor, Reime kitzeln ihn ins Ohr. Da muss er kichern, wie andere Leute niesen müssen. Gib mal Acht, ich reime mal was. Ja. Pass mal auf. Wenn Blumen sprießen auf den Wiesen, tun Menschen niesen. Nur die Miesen und die Riesen Leiben schießen mehr als niesen. Hörst du ihn kichern? Ja, ich bin ja nicht taub, aber... Aber, na, das hält dich nicht aus. Ruhe! Du, zwei Kobolde hältst du ja viel besser aus als einen. Der Herr Kobold im Waschbecken muss schon entschuldigen, aber meine Werkstatt ist viel zu klein für drei, von denen zwei Kobolde sind. Nein, wir gehen doch gar nicht in deine Werkstatt. Wir bleiben alle drei auf dem Schiff. Alle Kobolde müssen einmal aufs Meer zurück. Das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Das kenne ich aber gar nicht. Doch, das kennst du nicht, weil, weißt du, ich habe es schon ziemlich lange vergessen. Und wenn mir es doch manchmal eingefallen ist, dann habe ich es einfach, also die dir zuliebe, habe ich es dann einfach weggeschluckt. Ja. So. Ja, und wenn das so ist, dann... Ja, da musst du halt da bleiben. Wieso? Du wirst lachen. Ich habe manchmal auch dran gedacht, ob es nicht irgendwo so ein Gesetz gibt, nachdem du wieder zu deinen Klabauter zurück musst. Ja. Aber ich habe es auch weggeschluckt. Da muss ich ja gleich wieder schlucken. Naja, wenn man es richtig nimmt, wärst du mein Kind gewesen, dann wärst auch irgendwann einmal deine eigenen Wege gegangen. Das ist so, Pumuckl. Damit muss ich mich vielleicht abfinden. So, und jetzt gehen wir zum Abendessen auf. Verhungern müssen wir ja schließlich nicht deswegen, weil es zwei Kobolde gibt. Nein, das müssen wir nicht. Sehr geehrter Herr Klabauter in Blau, Sie gestatten. Und damit ging der Meister Eder energisch am Pumuckl vorbei hinaus. Während er zum Speisesaal ging, spürte er, dass ihm der ganze Hunger vergangen war. Das Essen rührte er kaum an. Er schalt sich einen Narren und redete sich ein, dass es doch gut sei, wenn der Pumuckl jetzt wieder dahin zurückginge, wo er hingehört, und dass er selbst, der Meister Eder, jetzt endlich keinerlei Aufregungen mehr haben würde. Trotzdem, er schob das Abendessen weg und ging in seine Kabine zurück. Er holte Pumuckls Bettchen aus dem Handgepäck und stellte es auf das Nachtkästchen. Dann ließ er die Kabinentür offen, damit der Pumuckl herein konnte. Aber der Meister Eder konnte nicht schlafen, so sehr er sich auch Mühe gab. Das Bettchen blieb leer. Nachdem er sich ein paar Stunden so herumgequält hatte, stand er mit einem jähen Entschluss auf und schloss die Kabinentür. Strich drunter. Der Pumuckl soll glücklich sein. Aus, basta. Auch am nächsten Morgen war kein Pumuckl zu sehen. Und als schließlich das Schiff an der Insel anlegte, stand der Meister Eder mit seinem Koffer in der Hand zwischen den übrigen Passagieren. Da brummt er vor sich hin. Naja, dann nicht. Aber wenigstens verabschieden hätte er sich können. Aber vielleicht ist es gut so. Da wird man bloß sentimental. Meister Eders Hotel lag in einer schönen, weiten Bucht zwischen Pinienwäldern. Im Zimmer angekommen, stellte er seinen Koffer ab, und weil er keine Lust hatte, den Koffer auszupacken, in dem doch auch ein paar Kleinigkeiten für den Pumuckl drin waren, nahm er sein Fernglas mit und ging gleich an den Strand. Er machte einen Spaziergang bis ans Ende der Bucht, wo kein Mensch mehr war. Da setzte er sich in den Schatten einer großen Pinie und schaute versonnen auf das Meer hinaus. Die Pinien haben bekanntlich kleine, runde und harte Pinienzapfen. Und wenn ein leichter Wind geht, dann kann einem so ein Zapfen durchaus auf den Kopf fallen. So etwas kann einmal passieren, vielleicht auch noch zweimal, aber gleich dreimal? Herrschaftszeiten, muss denn das sein? Hängen denn da alle Zapfen genau über meinen Kopf? Au, die sind ein ganz schön hart. Da muss ich direkt mein Fernglas davor schützen. Na, was ist denn das jetzt? Das habe ich doch gerade noch gehabt. Das kann doch nicht... Mit rechten Dingen zugehen! Es geht aber mit rechten Dingen zu! Wie bitte? Wer? Wie bitte wer? Das Atmen ist nicht schwer! Pumuckl! Ja! Pumuckl, ja, wo kommst denn du her? Oder muss ich sagen, wo kommst denn ihr her? Ich denke, du bist... Das heißt, ihr seid, wie viele Klabauter sind denn jetzt da? Na, ja, also der Blaubauter, der ist auf dem Meer und bloß ich bin neben dem Meer. Aber ich hab gedacht, ich denk... Ja, du hast gedacht und denkst und alles ist falsch. Weißt du, und ich hab auch falsch gedacht. Also ich wollte auf dem Schiff bleiben und die ganze Nacht war ich mit dem Blaubauter, also ich meine mit dem blauen Klabauter zusammen. Klabauter, ja. Das war sehr lustig, aber der kam immer wieder mit seinem Klabautergesetz. Dass alle Klabauter zurück aufs Meer müssen. Ja, aber da gibt's doch auch noch das Koboldsgesetz. Und das sagt doch, dass ich bei dir bleiben muss. Und Koboldsgesetze, weißt du, die sind ja viel stärker, nicht? Und das sind ja auch viel bessere Gesetze. Ja. Viel besser, ja. Ja, und was sagt denn da dein neuer Freund dazu? Der sagt, dass er uns mal besuchen wird. Mein Pumuckl, ist es schön, dass du wieder da bist. Sag einmal, Pumuckl, hast du eigentlich keinen Hunger und keinen Durst? Ja, ich muss jetzt unbedingt was trinken. Ja, und ich muss jetzt unbedingt was essen. Und das Fernglas nicht vergessen. Ja. Das habe ich nämlich auf dem Baumast versteckt. Und weißt du, warum ich es versteckt habe? Weil du halt ein unverbesserlicher Kobold. Nein, damit du mich nicht wieder mit dem Fernglas draußen auf dem Meer suchst, sondern höchstens hier im Pinienbaum. Pinienbaum. Damit sprang der Pumuckl in den Pinienbaum und holte das Fernglas wieder herunter. Der Meister Eder hängte es um, so dass der Pumuckl sich draufsetzen konnte, als wäre es eine Schaukel. So gingen beide ins Hotel zurück. Und der Meister Eder sah so glücklich aus, als hätte er erst jetzt in der Glückslotterie das Größte losgezogen.